Teil zu seinem Vater nieder. Dadurch erhielt mich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Ist bereit, den Kelch des Todes Bitterkeit zu trinken, in welchen Sünden diese Welt ergossen sind und es nicht stinken, weil es dem lieben Gott gehört.